Es gibt wieder Liebe in Dosen. Das schenkt man seinen Haaren zu Ostern. Das Teenstar-Special in der Filmdose. Zweimal Kino, zweimal Getränk und einmal Snack für nur 22,50. Jetzt an der Kinokasse in deinem... Gracias.